Und wenn wir einen Vers anstelle eines anderen Verses austauschen, und Allah weiß sehr wohl, was er offenbart, sagen sie, du ersinnst nur Lügen. Aber nein, die meisten von ihnen wissen nicht.